Brian from here. This is Pastor Will Leonard sitting up on the stage. So Pastor Will Leonard is here. He's American. Er ist Amerikaner. But he's been living in Calcutta for 21 years. Lebt seit 21 Jahren in Calcutta. And his wife Judy is here. Dr. Judy, can you stand seine up? Seine Frau, Dr. Judy, ist. We're going to have Pastor Will come up and share some words with us. Und Pastor Will wird einige Worte an uns richten. It's wonderful to be here with all of you this morning. Schön, dass wir hier sein können, alle. And Pastor Rob and I have actually known each other for 22, 23 years. Ich kenne den Pastor Rob seit 22, 23 Jahren nun. But we rarely see each other. Aber wir sehen uns kaum. And it's a real privilege for us to be here with you this morning. Und es ist ein wirkliches Vorrecht für uns, heute hier sein zu können mit euch. The wedding. Tomorrow there's a wedding at 2 o'clock. Morgen wird es 14 Uhr nachmittags eine Hochzeit geben. And Manuela Gerinat. Manuela Gerinat. And Chetan Singh. Chetan Singh. Who are actually a part of our church in Calcutta. Sie sind genau genommen ein Teil unserer Gemeinde in Calcutta. So it's a small world, isn't it? Es ist eine kleine Welt, nicht wahr? Actually, my wife is from the Netherlands. Meine Frau kommt aus Holland. And I've spent a lot of time there. Und ich habe auch dort viel Zeit verbracht. But never here. Aber noch nie hier. But I've been keen to visit here and just kind of pick Pastor Rob's and the staff's brain about the church and ministry and a lot of new things. Also ich habe mich da schon sehr gefreut jetzt auf diese Zeit hier und ich habe vor allem von Pastor Rob und dem Team hier einiges aufgenommen. I want to tell you a little bit about India, a little bit about Calcutta. Nun, ich werde euch ein wenig über Indien und Calcutta erzählen. I'm going to also throw in the recipe something from the Bible. Und dann natürlich auch etwas von der Bibel hinzufügen zu dem Rezept. The church in Calcutta, you know, is actually in many ways very different than the church here this morning. Die Gemeinde in Calcutta unterscheidet sich schon einigermaßen von der Gemeinde hier. But in many, many ways it's also very, very, very similar. Aber auf vielerlei Weise ist sie schon sehr ähnlich auch. You know, I think the older that we get, how much we enjoy. Ich glaube, umso älter wir werden, umso mehr genießen wir es. Gathering informally. Sich zusammenzufinden. And worshiping the Lord Jesus Christ. Und den Herrn Jesus Christus anzubeten. And celebrating the fact that he alone is the head of the body of Christ. Und zu feiern, dass er alleine das Haupt der Gemeinde ist. And how, you know, I think the older we get, we know how much this works joy into our hearts. Und umso älter wir werden, umso mehr Freude bewirkt das in unserem Herzen. And you know, that becomes a very big part of our lives and what we do. Und das ist ein sehr großer Teil in unserem Leben und dessen, was wir tun. That, you know, as a pastor, I watch the church for, I don't know what to call it, but the joy barometer. Also ich beobachte die Gemeinde und man könnte das wie ein Barometer der Freude bezeichnen. So wenn es da irgendetwas gibt, das die Freude beeinträchtigt, dann muss man etwas ändern. And like we enjoy this morning, you know, we have great joy in Calcutta. Und so wie wir heute den Morgen genossen haben und genießen, haben wir auch Freude in Calcutta. We are actually without really intending to be, we are also a international congregation. So wir beabsichtigen es nicht, aber wir sind doch eine internationale Versammlung auch. And we have a great diversity of people who come and worship on Sunday morning. Es gibt eine ganze Menge verschiedener Nationalitäten, die am Sonntagmorgen zu uns kommen und anbeten. We have people like Manuela. Wir haben Leute so wie die Manuela. And then we have people like Chetan. Und dann Leute wie den Chetan. Why are you all laughing? Warum lacht ihr alle? Something happened at the camp that I have not heard about yet. Auf dem Sommercamp ist irgendwas passiert, von dem ich noch nichts weiß, glaube ich. Chetan is a businessman. He has a successful business in Calcutta. Chetan ist ein Geschäftsmann. Er hat dort ein erfolgreiches Unternehmen in Calcutta. We have some families like that. Und wir haben ein paar Familien, die so sind. But we, you know what? We also have a number of families of 4 or 5 people that live in one room. Aber wir haben auch eine Menge Leute, die nur alleine in einem Raum leben. 4, 5 Leute in einem Raum. And some of them, you know, the room is about 8 or 9 feet by 8 or 9 feet. Und der Raum, der ist höchstens 3, 4 Meter groß. And actually, Sunday evening, we don't really have a Sunday evening service. Und am Sonntagabend haben wir keinen Gottesdienst. But we have a Bengali language fellowship about an hour and 20 minutes south of the city. Aber südlich der Stadt haben wir eine Stunde lang Gemeinschaft auf Bengalisch. And this is sort of a village type neighborhood. Und das ist so eine Art Dorf, eine Dorfgemeinschaft. And we sit on the floor in this one room. Wir sitzen da auf dem Boden in einem Raum. With about 20 people in the room. Mit vielleicht 20 Leuten im Raum. And then people, you know, squeezing out the doorway. Und dann noch bis zur Tür, bis zum Eingang sitzen. And we sing and we, you know, share in Bengali and we talk with one another. Wir singen und wir unterhalten uns auf Bengalisch, wir sprechen miteinander. And we often say this to one another. Und wir sagen uns oft Folgendes. Ishwar jagatke eto bhalobashen ekmatro putro tini dan kolen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. It's a miracle, Sunday morning. Es ist ein Wunder heute, Sonntagmorgen. Were there flames over my head? Did you see? Die Flammen über unseren Köpfen. He's really good, isn't he? No, it was rigged. I told him before. Ich habe ihm das vorher schon gesagt. Er hat mir das vorher schon gesagt. But you know what? These simple people, they have such joy in their hearts. Aber diese einfachen Leute haben solch eine Freude in ihren Herzen. And the longer we're in ministry, isn't that important to us? Und umso länger wir uns in der Gemeinde befinden. And I think the longer that we walk with God and those of us who work and are raising children and in our homes. Und für diejenigen, die arbeiten, die Kinder erziehen, die zu Hause sind. I tell the folks in Calcutta this sometimes. Und ich sag das manches Mal den Leuten in Kalkutta. Sometimes Sunday morning when I see some long faces. Am Sonntagmorgen, wenn ich manches Mal so lange Gesichter sehe. Does that happen sometimes? Passiert das manches Mal? You know, I think before they left to travel here. Before Manuela and Chetan left. Also bevor Manuela und Chetan weggehen. In the month of May. Also bevor sie weggingen, we had im a Monat couple Mai, Sundays. Da hatten wir ein paar Sonntage, where it was 40 degrees. Wo es 40 Grad heiß war. And we have about, you know, 4 or 6 ceiling fans going around like this. Und wir hatten also 4, 5 Ventilatoren, die eingeschaltet and waren. And God bless these dear people. Und Gott segne diese wunderbaren Menschen. For the joy of the Lord. Wegen der Freude des Herrn. You know what? Can I read you a scripture? Kann ich euch etwas aus der Schrift vorlesen? This has to do with joy. Das hat mit Freude zu tun. From Job chapter 38. Das kommt aus dem Buch Hiob, und zwar Kapitel 38. And this is the Lord describing to Job the creation of the universe. Und hier beschreibt der Herr dem Hiob die Schöpfung des Universums. It says in verse 4, "Where were you when I laid the foundations of the earth?" In Vers 4 heißt es: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tell me if you have understanding. Teile es mit, wenn du Einsicht hast. Who set its measurements, since you know, or who stretched the line on it? Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? On what were its bases sunk, or who laid its cornerstone? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Vers 7, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Now this is talking about, you know, long time ago, at the beginning, the very beginning. Also da ist die Rede von ganz Vorzeiten, wie es damals anfing. And it says that the sons of God, or the angels in heaven, before the Lord. Und es heißt, dass hier die Söhne Gottes oder eben die Engel vor dem Herrn. They shouted for joy. Dass sie jubelten und jauchzten. Now can you picture that scene? Könnt ihr euch mal diese Szenerie vorstellen? Do you think? I mean. Think with me for a minute. Is this appropriate that the angels before God should be shouting? Ich meine, stell euch das einmal vor. Ist das wirklich entsprechend, dass die Engel vor Gott sind und dort jubeln und jauchzen? Of course it is. It's in the Bible. Na sicherlich. Es steht they auch in shouted der Bibel. For joy. Sie jubelten vor lauter Freude. Now, were they shouting for joy just because God made the universe and they said, wow, that's pretty awesome. Haben die vor Freude gejubelt, weil Gott das Universum geschaffen hat und sie haben einfach gesagt, na, das ist erstaunlich, wunderbar. I think this might even have been and is appropriate behavior for the angels in heaven every day. Ich glaube, dass das ein angemessenes Verhalten für die Engel im Himmel ist, und zwar für jeden Tag. Because God is the God and Father of all joy. Weil Gott der Gott und Vater der Freude ist. And there is never a moment in heaven when there is no joy. Und es gibt keinen Augenblick im Himmel, wo es keine Freude gibt. And God gave his son, the Lord Jesus Christ. Und Gott gab seinen Sohn, Jesus Christus. Who gave his life for us. Der sein Leben für uns gelassen hat. Because he was determined. Weil er bestimmt war darin. That, you know, we should not have to kind of grind out our lives. Dass wir unser Leben eben nicht so dass wir uns nicht abmüden sollten im Leben. But that we should have joy. Sondern dass wir eben Freude haben sollten. God paid this great price that we might share the joy that the angels know. Gott hat diesen großen Preis bezahlt, so dass wir diese Freude auch erleben können, die die Engel hier erleben. Now you know what this kind of joy, this joy that God is so determined to make a part of our lives. Nun, und diese Freude, von der Gott eben so sehr überzeugt ist und bestimmt ist, einen Teil für unser Leben werden zu lassen, we see that here this morning as we worship together. Diese Freude sehen wir hier, wenn wir heute, so wie heute Morgen, and anbeten. And you know what? We really see very, very much the same way in Calcutta as we worship on Sunday morning. Und bei uns in Kalkutta ist es genauso, wenn wir am Sonntag anbeten. Because it is right for us to worship the God who gives joy. Das für uns auch Leben bedeutet, diesen Gott der Freude anzubeten. And as we worship and recognize him, he is blessed and willing to share his joy with us. Und wenn wir ihn anbeten, dann ist er auch willens, diese Freude mit uns zu teilen, und er wird auch dadurch gesegnet. The last night of the Lord Jesus' life. Am letzten Abend auf der Erde für den Jesus, bevor er gekreuzigt wurde. In John chapter 15 in verse 11. Johannes 15, Vers 11 steht das. Jesus knew the next morning he would be arrested and executed. Jesus wusste, dass er am darauffolgenden Tag verhaftet werden würde und darauf auch gekreuzigt werden würde. What was in his heart? What was on his mind? Was hatte er da am Herzen? Was dachte er? John 15:11. 15:11. These things I've spoken to you so that my joy may be in you and so that your joy may be full. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. On that last night, this was what the Lord Jesus Christ wanted those 12 men to know and to take away from that gathering. Dieses wollte er, dass die 12 Apostel an diesem Abend mitnahmen, und das wollte er, dass sie wussten. I've come. I'm laying down my life. Ich bin gekommen, ich habe mein Leben für euch niedergelegt. I've spoken all that I have. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich hatte. So that my joy would be in you. Meine Freude in euch sei. Our joy so often falls short, doesn't it? Wir kommen oft zu kurz mit unserer Freude. We thank God for his joy that is among us. Wir danken Gott für seine Freude, die unter uns ist. The same joy that you share here that we enjoy on Sunday morning in Calcutta. Dieselbe Freude, die ihr hier habt und die auch wir in Kalkutta erleben. And we thank God for his determination to make that a part of our lives. Und wir danken Gott für seine Bestimmtheit und dass er dafür sehr entschlossen ist, das einen Teil unseres Lebens werden zu lassen. Father, we thank you this morning. Vater, wir danken dir heute Morgen. Thank you, Lord, for all that you've done. Danke, Herr, für alles, was du gemacht hast. That our lives would not be ordinary. Dass unser Leben nicht gewöhnlich ist. Lord, you gave your life that your joy would live and reign inside of us. Herr, du hast dein Leben gegeben, dass deine Freude in uns herrschen möge. Father, we're so grateful. Und Vater, wir sind so dankbar. For this precious gift. Für diese kostbare Gabe. We ask you to bless, Lord. Wir beten, Herr, dass du segnen mögest. These friends this morning with the joy that you give. Diese Leute heute Morgen hier mit deiner Freude. As well, we ask you to bless our friends and the church in Calcutta this morning. Und Vater, wir beten auch, dass du unsere Freunde in Kalkutta in der Gemeinde dort segnest jetzt. With your joy. Mit deiner Freude. The joy from heaven. Mit der Freude vom Himmel her. We ask this in Jesus' name. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. This morning we're going to celebrate the Lord's Supper. Heute Morgen werden wir das Abendmahl einnehmen. And we're also in the book of Nehemiah. Wir befinden uns im Buch Nehemiah. So we'll take one or two verses from chapter 1. Wir werden also ein, zwei Verse aus dem Kapitel 1 nehmen. And we'll tie it into the communion. Und werden das mit dem Abendmahl verbinden. So Father in heaven, thank you this morning. So Vater im Himmel, wir danken dir heute for Morgen. What you're doing in the world. Für das, was du auf der Welt wirkst. Here in Vienna. Hier in Wien. In Calcutta. In Kalkutta. Throughout all the different parts of the world, we thank you. In allen verschiedenen Teilen der Welt, wir danken dir dafür. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Nehemiah chapter 1. Nehemiah Kapitel 1. We'll continue from last week. Wir werden mit der Botschaft von letzter Woche weitergehen. Remember that Judah went into captivity into Babylon. Erinnert euch daran, Juda ist in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt worden. 70 years. Für 70 Jahre. And for example, Psalm 137 says it talks about singing from Babylon. Da wird von den Gesängen Babylons gesprochen. By the rivers of Babylon. An den Ufern in Babylon. We hung our harps. Da klangen unsere Harpen. We thought of Zion. Wir haben an Zion gedacht. How can we sing songs? Wie können wir Lieder singen? And they were thinking of what happened in Jerusalem. Und sie haben an das gedacht, was in Jerusalem geschah. How the Babylonians had destroyed the city. Wie die Babylonier die Stadt zerstört hatten. The walls. Die Mauern. The temple. Everything was destroyed. Den Tempel. Alles war zerstört worden. It was the judgment of God. Und das war das Gerichtsurteil Gottes. And now they were in captivity. Und nun befanden sie sich in Gefangenschaft. And then by a miracle of God they came back. Und durch ein Wunder Gottes kamen sie zurück. God raised up Cyrus. Gott hat den Cyrus groß gemacht. With the Persians. Mit den Persern. They overthrew Babylon. Sie haben Babylon eingenommen. And Cyrus made a decree to, you can go back to Jerusalem if you would like. Und Cyrus hat dann dieses Dekret erlassen, wenn ihr wollt, könnt ihr zurückziehen nach Jerusalem. So about 50,000 Jews went back with Zerubbabel. So sind also ca. 50,000 Juden mit Zerubbabel zurückgegangen. Then a number of years later, a second number went back. Und ein paar Jahre danach kam eine zweite Gruppe zurück nach Jerusalem. With Ezra, the priest. Mit Ezra, dem Priester. The first group built the temple. Und die erste Gruppe hat den Tempel aufgebaut. Ezra brought the word. Ezra brachte das Wort mit. Because the Israelites were starting to mix with the Canaanites. Weil die Israeliten begannen sich bereits mit den Kanaanitern zu vermengen. And then in the year 444. Und im Jahre 444. Nehemiah went back. Zog dann Nehemiah zurück. And that's the last was from 586, 536. This is some 80 or 90 years later. Also so circa 80, 90 Jahre war das danach. Nehemiah would go back. Da zog eben Nehemiah nach Jerusalem. For the purpose of building the walls. Und er hatte die Absicht, die Mauern wieder zu erbauen. Last week we talked about how Nehemiah heard news from Judah. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, wie Nehemiah die Nachrichten aus Judäa bekommen hatte. That the walls were down. Dass die Mauern zerstört waren. That the Hebrews were in great distress. Und dass die Hebräer dort ziemliche Probleme hatten. And we pick it up in verse 4. Und wir greifen das Ganze jetzt beim Vers 4 wieder auf. Now it came about when I heard these words. Und es geschah, als ich diese Worte hörte. I sat down and wept. Setzte ich mich hin, weinte. And mourned for days. Und trauerte tagelang. And I was fasting and praying before the God of heaven. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Now remember what the walls speak of. Nun, erinnert euch daran, wovon sprechen die Mauern? The testimony of God's kingdom. Das Zeugnis des Königreichs Gottes. The testimony of God's people. Ein Zeugnis des Volkes Gottes. It speaks of visibility. Da ist die Rede von sichtbaren Dingen. Not isolation. Nicht von Isolation. Of course it spoke of protection. Natürlich ist da auch die Rede von Schutz. But more than that, of visibility. Aber noch viel mehr etwas Sichtbares. You came and you saw the walls of the city. Du zogst dorthin und du sahst die Mauern von der Stadt. Someday we will see the walls of the New Jerusalem. Eines Tages werden wir die Mauern des neuen Jerusalems sehen. It will come down in Revelation 21. So wie es in Offenbarung 21 heißt, wird es vom Himmel herabkommen. And we will see the walls. Und wir werden diese Mauern erblicken. And we'll be in awe. Und wir werden darüber erstaunt sein. Of the visibility of the kingdom of God. Über das, dass das Königreich Gottes sichtbar ist. And it will come down like a bride. Und das wird wie eine Braut wird sie kommen. Beautiful. Wunderbar. Adorned. Schön. Anbieten. Coming down from heaven, Revelation 21. Also Offenbarung 21 beschreibt, dass wir es vom Himmel herabkommen wird. And we will see the walls. Und wir werden die Mauern sehen. There'll be no more war. Es wird keine Kriege mehr geben. But it will speak of habitation. Da ist die Rede von einer Wohnstätte. Visibility. Und von sichtbaren Dingen. And Nehemiah heard the walls were down. Und Nehemiah bekam eben die Kunde, dass die Mauern zerstört waren. These people had no protection from their enemies. Das heißt, diese Leute hatten keinen Schutz, keine Zuflucht vor den Feinden. But more than that, the testimony of God was not present. Aber noch mehr als das, es gab kein Zeugnis für Gottes Gegenwart. They did have the temple. Sie hatten den Tempel. They were worshiping God. Sie beteten Gott an. Just like we are this morning. So wie wir es heute tun. But the testimony, aber das Zeugnis, the visibility to the outside world was not there. Die Sichtbarkeit für die Welt da draußen, die gab es nicht. And Nehemiah sat and wept. Und Nehemiah setzte sich hin und er weinte. For days and days. Tagelang. And it's interesting that not all the Jews went back. Und es ist schon interessant, nicht alle Juden zogen zurück. There were many, many more than 50,000. Es gab ja viel, viel mehr als bloß die 50,000. 50,000 went back. 50,000 zogen zurück. Not all Christians are so occupied with worship. Nicht so viele Christen gibt es, die sich mit der Anbetung beschäftigen. There are not all Christians find themselves in churches on Sunday morning. Und es finden sich auch nicht alle Christen am Sonntagmorgen in der Gemeinde ein. They will say, well, I can worship God alone. Die sagen vielleicht, nun, ich kann Gott auch alleine anbeten. But God has called us together as a body. Aber Gott hat uns als Leib zusammenberufen. See, we are a testimony this morning. Seht ihr, also wir sind ein Zeugnis heute Morgen. To a visitor. Für einen Besucher. How can I worshiping God at home in my bedroom with my wife this morning? Wie kann ich zum Beispiel mit meiner Frau zu Hause Gott anbeten in meinem Schlafzimmer? Have an effect on society. Und dann Auswirkungen haben auf die Gesellschaft. There's no visibility. Da gibt es keine Sichtbarkeit. But when we all come together, aber wenn wir alle da zusammenkommen, and we bring a friend, und einen Freund mitbringen, suddenly the testimony of the Lord, ist das Zeugnis des Herrn, that we are worshiping, den wir anbeten, in the house of God together. Im Hause Gottes da. But there's also the walls. Aber es gibt auch diese Mauern. And I pray that someday this shop across the street, nun, ich bete, dass eines Tages dieser Laden da drüben auf der Straßenseite will be a Christian bookstore. Eine christliche Buchhandlung sein you know, right up front, you know, Christian bookstore. Dass da einfach draufsteht, ganz groß, christliche Buchhandlung. The visibility of the church. Die Sichtbarkeit der Gemeinde. And on the top of this building in big letters, you know. Und dass hier auf unserem Gebäude in großen Buchstaben steht. Christian Youth Center. Christliches Jugendzentrum. And on and on and on. Und so weiter und so fort. And people begin to talk. Und dass die Leute darüber zu sprechen about beginnen. That church. Über diese Gemeinde da. That church down there. Diese Gemeinde dort. They're doing so much. Who are they? Die machen so viel. Wer ist denn das? And then they visit. Und dann kommen sie auf and Besuch. They say, wow, this church is awesome. Und sie sagen, wow, diese Gemeinde, die ist wunderbar. Who are these people? Wer sind diese Leute? And then eventually, hopefully, und schließlich, hoffentlich, they say, our church is great, isn't it? Dass sie dann schließlich sagen, unsere Gemeinde ist großartig, so nicht wahr? That church, also diese Gemeinde, this church, also diejenige dort und jetzt diese hier, our church. Unsere Gemeinde. Okay, Let's look at this and we'll close. Verse 5. Schauen wir uns den Vers 5 an. And I said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and awesome God who preserves the covenant and loving kindness for those who love him and keep his commandments. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Remember the covenant that Pastor Rogers spoke about in Potsdam. Erinnert euch über das Bündnis, von dem Pastor Rogers sprach auf der Potsdam. Genesis chapter 12, God made a covenant with Abraham. 1. Mose 12, wo Gott einen Bund schloss mit Abraham. I'll make you a great name. Ich werde einen großen Namen machen, a great nation. Aus dir, eine große Nation. You will be a great blessing. Und du wirst zum großen Segen werden. And in Galatians chapter 3, verse 29, und in Galater 3, 29, Paul made this amazing statement. Macht Paul diese erstaunliche Aussage. He said, we in Christ, we are the children of Abraham. Da sagt Paulus, wir in Christus, wir sind die Kinder Abrahams. We are the fulfillment of that promise God made to Abraham. Wir sind die Erfüllung dieser Verheißung, die Gott dem Abraham gab. Because he was not just speaking of physical descendants. Weil er nicht bloß von der physischen Nachkommenschaft sprach. He was speaking of every single person who would grasp the promise. Sondern er sprach von jedem einzelnen Menschen, der diese Verheißung aufnimmt. So, even though I am not Hebrew, also obwohl ich kein Hebräer bin, actually Abraham wasn't either. He was a Gentile. Genau genommen war der Abraham ja auch keiner. Er war eigentlich damals einer der Nichtjuden. Directly in Abraham's line. Und ich befinde mich nicht direkt jetzt auf der Linie des Abrahams. I don't think I am. Oder zumindest denke ich das so. I am the child of Abraham. Aber ich bin ein Kind Abrahams. Through the promise by faith. Durch diese Verheißungen, die ich im Glauben aufnehme. Now look at verse 6. Schaut euch den Vers 6 an. Let thine ears now be attentive and thine eyes open to hear the prayer of thy servant. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechts hörst. Just gonna read a little bit more. Here it comes. Wir lesen dann noch weiter. Now thee now I am praying before thee now day and night. Ja, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israels, deine Knechte, vor dir bete. On behalf of the sons of Israel. Also für deine Knechte, die Söhne Israels. Do you notice, I try to pray as much as I can for our brethren in Austria. Also ich versuche so viel wie nur möglich für unsere Geschwister hier in Österreich zu beten. This should be a daily prayer of ours. Und das sollte wirklich ein tägliches Gebet für uns sein. One body here in Austria. Wir sind ein Leib hier in Österreich. Whether you are a Catholic Christian, ob du jetzt katholischer Christ bist, or a Baptist or Methodist, oder Baptist oder Methodist, anyone who has received Jesus Christ, jeder, der Jesus Christus aufgenommen no matter which church they go to, ganz gleich in welche Gemeinde die gehen, anyone who has put their faith in Jesus Christ, so jeder, der seinen Glauben auf Jesus Christus gesetzt salvation, hat, und zwar in Bezug auf die Errettung, is my brother in the Lord. Ist mein Bruder oder Schwester im Herrn. And the walls are down in Austria. Und diese Mauern liegen brach hier in Österreich. There's not a lot of unity among the churches. Es gibt nicht viel Einheit hier unter den Gemeinden. The testimony before the secular world is not very big. Das Zeugnis vor der Welt draußen, dies ist nicht sehr groß. Das If you talk about Christianity, it's not something, oh yes, those Christians. Also wenn man über das Christsein spricht, dann heißt es nicht, ah ja, diese Christen. It's more like, oh yeah, the sect, right? Whatever. Da ist es mehr so, ah ja, diese Sekten da. The church is not spoken of very well. Aber von der Gemeinde wird nicht gut gesprochen. Because the walls have been destroyed. Weil diese Mauern zerstört wurden. Satan has come in and dismantled the walls of God's testimony. Satan kam herein und er hat einfach diese Zeugnismauern zerstört. He's brought in liberal theology. Er hat die liberale Theologie gebracht. That says Jesus was not born of a virgin. Wo es heißt, dass Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde. Jesus was not God's son. Und Gott war gar nicht der Sohn Gottes. The Gospels Jesus war nicht true. Der Sohn Gottes. Die Evangelien sind nicht wahr. Miracles don't happen. Wunder geschehen nicht. The world evolved. Und die Welt hat sich entwickelt. My great great great grandfather was a monkey. Mein Urgroßvater war ein Affe. And on and on and on and on. Und so weiter und so fort. And the truth is undermined. Und da wird die Wahrheit unterminiert. Heaven is not a gift from God. Der Himmel ist kein Geschenk Gottes. God is impersonal if he exists. Also wenn Gott überhaupt existiert, dann ist er unpersönlich. He doesn't care. Und er sorgt sich nicht and um uns. This permeates society. Und das durchdringt die Gesellschaft. This is the way people think. Und so denken die Leute. I've talked to thousands of people on the Kärntnerstraße. Ich habe schon mit tausenden Menschen auf der Kärntnerstraße gesprochen. Most of them say I'm atheist. Und die meisten sagen, sie sind Atheisten. And I say, if you're an atheist, prove to me that God doesn't exist. Wenn sie das sagen, sage ich zu ihnen, nun, wenn du Atheist bist, dann beweise mir, dass Gott nicht existiert. Oh, I can't. Ja, das kann ich nicht. Well, then you're not an atheist, you're an agnostic. Ja, dann bist du kein Atheist, dann bist du Agnostiker. Oh, okay, thank you. Ah ja, danke. And I've talked to thousands of people. We have together. Und gemeinsam haben wir schon mit tausenden Menschen dort gesprochen. Where is the testimony? Wo ist das Zeugnis? Where is the visibility? Wo ist die Sichtbarkeit? It's not present. Wo, es ist nicht gegenwärtig. People are committing suicide. Die Leute bringen sich um. Turning to crime. Und sie begehen Verbrechen. People are dying in hospitals. Sie sterben in den Spitälern. Nobody giving them the gospel. Und niemand sagt ihnen das Evangelium. Prisons. Gefängnisse. Few people can get in. Nur wenige kommen dort rein. Politicians rarely speak about God. Und die Politiker, sie sprechen eigentlich selten über Gott. This should bring us to tears. Und das sollte uns eigentlich zum Weinen bringen. The churches are separated. Die Gemeinden, sie sind ganz separiert. Some are into legalism. Manche gehen da Richtung Gesetzlichkeit. Emotionalism. Die anderen betonen das Traditionalism. Gefühl. Die anderen die Tradition. Intellectualism. Andere sind auf der intellektuellen Schiene. Every kind of ism that Satan can think of. Alle nur erdenkbaren Ismen, die sich Satan vorstellen kann. And here we're living in this world. Und hier leben wir in dieser Welt, in, this country, in diesem Land. We have the temple, wir haben den Tempel, where we worship, wo wir anbeten. But where are the walls? Aber wo sind die Mauern? Where is the visibility? Wo ist die Sichtbarkeit? Where is our effect on society? Wo sind unsere Auswirkungen auf diese Gesellschaft? It's like not there. Das ist einfach nicht vorhanden. We are very, very much like the Hebrews who were living in Judea. Wir sind diesen Hebräern, die damals in Judäa lebten, sehr ähnlich. We have a temple. Wir haben einen Tempel. We meet there to worship. Wir treffen uns dort, um anzubeten. But we've gotten so accustomed to stepping over the rubble. Aber wir sind das schon so gewöhnt, über diese Überreste drüber zu steigen. What are we going to do with all this dirt? Let's get it out of here, something. Was machen wir mit dem ganzen Dreck da? Na, räumt ihn irgendwie weg. Mommy, why are all these big piles of dirt here? Mama, warum gibt's all diese Trümmerhaufen hier? Oh, that used to be the walls. Nun, das waren einmal die Mauern. Many years ago. Vor vielen Jahren. But they were destroyed by the enemies of God. Aber die wurden von den Feinden Gottes zerstört. We're going to do something with it? Nun, sollen wir damit etwas tun? What, are you kidding me? Yeah, how much work that is? Was machst du Scherze? Weißt du, wie viel Arbeit das ist? It's impossible. Das ist unmöglich. We could never restore the testimony ever. Das Zeugnis Gottes können wir niemals wiederherstellen. Do you know how much work that is? Weißt du, wie viel Arbeit das ist? And Nehemiah wept. Und Nehemiah weinte. And let's just read this prayer and we'll close. Und lasst uns dieses Gebet lesen und dann wollen wir abschließen. Halfway through verse 6. Und beim halben Vers 6 beginnt es. I am praying before thee now day and night on behalf of the sons of Israel. Also ich bete heute Tag und Nacht für die Söhne Israels. Thy servants. Deine Knechte. Watch this. Confessing the sins of the sons of Israel. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne. Which they have sinned. Sie haben gesündigt. Or does it say we have sinned? Oder heißt es, wir haben gesündigt? We have sinned against thee. Wir haben gegen dich gesündigt. I and my father's house have sinned. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Verse 7. Vers 7. We have acted corruptly against thee. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt. And have not kept thy commandments. Und haben nicht die Gebote und die Ordnungen befolgt. Nor the statutes, nor the ordinances which you have commanded thy servant Moses. Noch die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Last couple words, verse 8. Vers 8. Remember the word which you didst command. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast. When we were in Potsdam, nun, als wir auf der Potsdam waren, we had a healing service. Da hatten wir einen Heilungsgottesdienst. And I felt so much on my heart to emphasize. Und ich spürte das so sehr am Herzen liegend, John 14:13. Johannes 14:13 zu betonen. Whatever you ask, Was immer ihr bittet, I will do. Werde ich tun. But that word you is speaking of us. Aber dieses Wort ihr spricht von uns allen. Whatever you as a community ask, was auch immer ihr als Gemeinschaft bittet, I will do. Werde ich tun. This idea of community, dieser Gedanke der Gemeinschaft. God's not looking at one or two people. Gott schaut nicht nur auf ein oder zwei Menschen. God's looking at the community. Gott schaut auf die Gemeinschaft. Nehemiah is praying from the community. Und Nehemiah predigt auch von dieser Gemeinschaft her. He doesn't say they have sinned. Er sagt nicht, die haben gesündigt. He says we have sinned. Er hat gesagt, wir haben gesündigt. My father and I and all we have all sinned. Ich, mein Vater, wir alle, wir haben gesündigt. And as we pray for this country, und wenn wir für dieses Land beten, the last thing we want to do is say, oh Lord, look at them and look at them. Also das, was wir an allerletzter Stelle tun wollen, ist, dass wir sagen, schau auf diese Gruppe, schau auf diejenigen. We are doing fine, but look at them. Uns geht's ja gut, aber schau auf die. No, God looks at all of us. Nein, Gott blickt auf alle von uns. God looks down at the church in Austria. Gott blickt auf uns herab als die Gemeinde in Österreich. As one. Als eine Einheit. And when we pray, und wenn wir beten, we say, God, we have sinned. Sagen wir, wir haben gesündigt. We have fallen into legalism. Wir sind in die Gesetzlichkeit gegangen. We have fallen into intellectualism. Wir sind in die Intellektualität gegangen. We have fallen into traditionalism. Wir sind dem Traditionalismus angehangen. We are one body. Wir sind ein Leib. And if someone else does it, we have done it. Und wenn es jemand anderer tut, dann machen es wir. We have fallen into worldliness. Wir sind der Weltlichkeit, wir sind dorthin gekommen. We are scattered among this country. Und wir sind zerstreut in diesem Land. We are separated from one another. Wir sind getrennt voneinander. We as one body. Wir als ein Leib. And if I have not done it personally, it doesn't matter. Und wenn ich es nicht persönlich gemacht habe, dann zählt das nichts. We as the church in Austria. Wir als Gemeinde in Österreich. We are sleeping, Lord, help us. Wir schlafen, Herr, hilf uns. We are almost non-existent. Wir existieren kaum. We have no testimony. Wir haben kein Zeugnis. And whether our church has a testimony or not, it doesn't matter. Und ob unsere Gemeinde ein Zeugnis hat oder nicht, das zählt nicht. In one way it does, another way it doesn't. Auf gewisse Weise zählt es, aber auf gewisse andere Weise nicht. In our as far as prayer. Also was das Gebet betrifft. God's looking at the whole church. Schaut Gott auf die gesamte Gemeinde. And if we have a testimony alone, und wenn wir nur ein Zeugnis für uns selbst haben, that doesn't touch anything. Dann berührt das nichts. We are praying for all of our brothers and sisters together. Wir beten für alle unsere Geschwister zusammen. Whatever we see out there, was immer wir da draußen sehen, if we see a dead church, wenn wir da eine tote Gemeinde sehen, not Lord, wake them up. Nicht, Herr, erwecke die. Lord, wake us up. Sondern, Herr, erwecke uns. We see a church steeped in liberalism. Wenn wir eine Gemeinde sehen, die da in der Liberalität verhaftet ist. Oh, dear God, we have sinned. Dann heißt es, oh Gott, wir haben gesündigt. There's a church over there steeped in legalism. Da gibt's eine Gemeinde, die steckt da drinnen im Legalismus. Oh God, they're sinning over there. Oh Gott, die sündigen da drinnen. No. Nein. We have sinned. Nein, wir haben gesündigt. God sees us as one. Gott sieht uns als Einheit. And when we pray for the sick, und wenn wir für die Kranken beten, oh God, I pray, there's a sick one over there. Oh Gott, ich bete, da gibt's einen Kranken dort. There's a worldly one over there. Da ist ein weltlicher Mensch da drüben. Look at that one. Schau dir den dort an. What an arrogant person. Was für ein arroganter Mensch. No, God, we. Nein. We as a people. Wir als Menschen. Work in our midst. Wirke in unserer Mitte. We have sinned. Wir haben gesündigt. We need help. Wir brauchen Hilfe. God, fall upon us. Gott, komm über uns. Whatever you ask. Was immer ihr bittet. Not whatever you as an individual. Nicht du als Einzelner. But whatever you as one body. Sondern ihr als ein Leib. Ask for. Darum bittet. I will do it. Das werde ich tun. Ephesians 3:20. Epheser 3:20. Now to him. Nun ihm. It's talking about God. Da ist die Rede von Gott. Who is able. Der fähig ist. To do. Zu tun. Exceedingly abundantly. Überreich, in Übermaß. Beyond. Hinausgehend. All. Über alles hinausgehend. I can ask. Dass ich bitten kann. Or that we can ask. oder das wir erbitten können. Beyond what we can ask. Über das hinausgehend, was wir erbitten können. But what if I'm the only one asking? Aber was ist, wenn ich der einzige bin, der da bittet? Oh God, I'm the only one asking. Oh Gott, ich bin der einzige, der da erbittet. God, I'm the only one asking. God, we're the only ones asking. God, help us with these microphones. God, help us. We'll have to share the same one. Number two or one? Two. Okay. Okay. Also, jetzt haben wir es auch. Wir sind die Einzigen, die bitten. Where were we now? Great, thank you. Lord, I'm the only one asking. Herr, ich bin der Einzige, der da bittet. They have sinned. Die haben gesündigt. God looks down and says, I only see one unit. Und Gott blickt herab und sagt, ich sehe keine Einheit. Oder ich sehe nur eine Einheit, ja. No, Lord, I have prayed, but they haven't. Nein, Herr, ich habe gebetet, aber die haben nicht gebetet. Lord, I come to church, but they don't. Herr, ich komme zur Gemeinde, aber die kommen nicht. Lord, I listen to the message, but they don't. Nein, Herr, ich höre der Botschaft zu, aber die nicht. Hear my prayer, O God. Hör mein Gebet, Gott. Lord, I am healthy, but they're not. Ich bin gesund, Herr, aber die nicht. Lord, look, they're going forward for prayer, but I don't need any. Also Herr, schau, die treffen sich zum Gebet, aber ich brauche kein Gebet. Oh Lord, they're worldly, but I am not. Die sind weltlich, aber ich bin es nicht. God doesn't, he doesn't accept that kind of prayer. Solchen Gebet akzeptiert Gott nicht. If it's in the church, then it's us. Wenn es in der Gemeinde ist, dann sind es wir. And whether it's a local church, und ob es jetzt die lokale Gemeinde or ist, the church in Austria, oder die Gemeinde in Österreich. If it's in the church in Austria, it's us. Wenn es die Gemeinde hier in Österreich ist, dann sind es Lord, wir. Lord, there's legalism. Herr, da gibt es Gesetzlichkeit. Where? Wo? It's there. It's in the church in Austria. Lord, we have sinned. Die gibt es hier in Österreich in der Gemeinde. Wir haben gesündigt. We, not they. Nicht we. Sie, sondern wir. God sees one entity. Gott sieht eine Einheit. And when we pray for healing. Und wenn wir für Heilung beten, we are praying for us. Dann beten wir für uns. And if I don't need healing, und wenn ich keine Heilung brauche, it doesn't matter. Dann ist das gleich. Lord, we need healing. Herr, wir brauchen Heilung. Every member, jeder Einzelne, praying, betend. The finger, der Finger, praying for the ear, der für das Ohr betet. Well, what do I care about the ear? I'm the finger. Was kümmert mich das Ohr? Ich bin der Finger. It's one body. Es ist ein Leib. And if the ear aches, und wenn dem Ohr es schlecht geht, it affects the whole body. Dann hat das Auswirkungen auf den ganzen Leib. If I have an earache, the whole body goes to sleep. Wenn ich Ohrschmerzen habe, dann ja, dann schlaft der ganze Leib. I take medicine for the whole body. Dann nehme ich die Medizin für den ganzen Leib. I'd like some painkiller specifically for the ear, please. Ich hätte gerne ein Schmerzmittel, und zwar ganz spezifisch für just das Ohr. Specifically. Aber nur spezifisch für I want das to Ohr. Put it right in the ear. Ich möchte es genau da ins Ohr rein. I don't want to involve the mouth or the throat or the stomach, just the ear. Ich möchte nicht, dass das der Mund oder der Magen damit daran beteiligt ist, sondern when nur I, das Ohr. When I bang my finger with the hammer. Wenn ich mich auf den Finger klopfe mit dem Hammer. I hit this kid's finger so bad one time with a hammer. Ich habe mal jemanden so stark auf den Finger geklopft mit I dem was Hammer. 10 years old. Ich war 10 Jahre and alt. I was building a raft for the river. Ich habe da so einen ein Floß für den Fluss yeah. Für den Fluss gebaut. I took wood from my father. Das Holz von meinem Vater genommen. He let me have it. We built this raft with barrels. Er hat mir das gegeben. Ja. Wir haben dieses Floß da gebaut mit diesen and Fässern. I was nailing nails. Bum, ich habe gehammert bum, bum. Und gehammert. And I only had one hammer. Ich hatte nur einen Hammer. So my friend was watching. Und mein Freund schaute mir zu. And I had to hit this nail one more time. Ich musste auf diesen Nagel noch einmal draufschlagen. So I went back extra far. Habe noch mal weit ausgeholt. And during the pause, und während dieser Pause, he put his finger right on the nail. Hat er seine Finger genau auf den Nagel and gelegt. He said, hit this one more time. Und hat gesagt, klopf da noch einmal drauf. And I went, boom! It took his fingernail right off. Sein Fingernagel ist sofort abgefallen. Boom! Why did I bring that up? Okay. Why did I talk about that now? Oh, if the finger hurts. Also, wenn der Finger wehtut. I mean, that kid ran so fast to his home. So der ist so schnell nach Hause gelaufen, der and Junge. Then they took him to the hospital. Und dann sind sie mit ihm ins Spital. We are one body. Aber wir sind ein Leib. When we pray, und wenn wir beten, we are praying for us. Beten wir für uns. Whatever you ask, was immer ihr bittet, as a church, als Gemeinde, I will do it. Werde ich tun. If one person has cancer, wenn ein Mensch Krebs hat, we have cancer. Dann haben wir Krebs. If one person is worldly, wenn ein Mensch in der Welt ist, Lord, we are worldly. Herr, wir sind in der Welt. If one is legalistic, wenn einer legalistisch ist, we are legalistic. Sind wir gesetzlich. Lord, we pray. Herr, wir beten. Lord, we have sinned. Wir haben gesündigt. Lord, Herr. We need healing. Herr, wir brauchen Heilung. And when every single part prays, wenn jeder einzelne so betet, miracles happen. Dann geschehen Wunder. We had at least three miracles last week. Wir hatten letzte Woche zumindest drei Wunder erlebt. One from cancer, eine Heilung vom Krebs, a lady who had breast cancer, eine Frau, die Brustkrebs hatte, and prayed for a miracle. She went back and they said it's gone. Wir haben ein Wunder gebetet und die Frau ist nochmals ins Spital und der Krebs war weg. Another of severe headaches, dann jemand anderer hatte starke Kopfschmerzen. It was gone. Es war weg. Etc. Und so weiter. Now, if we all pray today, so wenn wir heute alle beten, don't underestimate the power of your prayer. Dann unterschätzt die Kraft eures Gebetes nicht. Don't be a spectator. Seid keine Betrachter. Let's pray together. Lasst uns gemeinsam beten, as we take the Lord's Supper. Wenn wir das Abendmahl des Herrn einnehmen. Amen. Amen. Amen. Father in heaven, we thank you for the bread. Vater im Himmel, wir danken dir für das Brot. Your son's body broken for us. Der Leib deines Sohnes für uns gebrochen. We thank you that Jesus, through your death, wir danken dir, Jesus, dass durch deinen Tod we have become one body. Wir ein Leib geworden sind. The wall of separation has been taken away. Die Trennungsmauer ist hinweggenommen worden. We are one body. Wir sind ein Leib in this world. In dieser Welt. Father, we pray for unity. Vater, wir beten für Einheit. In grace and truth. In Gnade und Wahrheit. Father, we pray for miracles in our midst. Vater, wir beten für Wunder unter uns. Because we are one. Weil wir eins sind. Whatever we ask, you will do. Was auch immer wir bitten, das wirst du tun. Lord, make us one as you are one. Herr, mach uns eins, so wie du einer bist. Thank you this morning. Danke heute Morgen for your humility, für deine Demut and meekness, und Sanftmut. In Jesus name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Father, we thank you. Vater, wir danken dir for forgiveness, für die Vergebung, absolute forgiveness, totale Vergebung, through the sacrifice of the blood of Christ. Durch das Opfer des Blutes Christi. And we receive our forgiveness. Und wir empfangen unsere Vergebung. Each and every day as we confess our sin. Jeden Tag, wenn wir unsere Sünden bekennen. That we might be restored to fellowship. Damit die Gemeinschaft mit dir wiederhergestellt wird. Thank you that we are your children. Danke, dass wir deine Kinder sind. When we were born again. Seitdem wir wiedergeboren sind. But wash our feet this morning, Lord. Aber wasche unsere Füße heute Morgen, Herr. From the dust of the week, den Staub der Woche wegwaschen. We pray. Das beten wir. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen.